Am Schlosser Malerstein mit Gärtner, Maurer, Bäcker oder Pförtner. Alle bekannt für Ehrgeiz und Fleiß. Geld für einen Lohn, Blut und Schweiß. Da lädt sich nie was ändern. An den Schaltern in den Ecken.